Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Das Alevitentum ist eine hierzulande fast unbekannte Glaubensrichtung. Dabei leben in Deutschland geschätzt 500.000 bis 800.000 Anhänger dieser Religion. Kein allmächtiger Gott bildet das Zentrum ihres Glaubens, sondern der Mensch und die Liebe. Das Alevitentum ist ein mystischer Weg, der Mensch, die Natur und insgesamt das All stehen im Mittelpunkt. Ali Ertan Topjak war jahrelang im Vorstand der Alevitischen Gemeinde Deutschlands. Die Aleviten glauben nicht an einen Schöpfergott, der alles erschaffen hat. Das All, die Natur, der Mensch sind eine Einheit und alles Lebende ist ein Teil des Göttlichen. Und die Aleviten sind darauf bedacht, in ihrem Leben durch Wissensaneignung, durch Bildung ein weiser Mensch zu werden. Also wir bezeichnen unser Glauben als einen Weg. Gott ist Teil jedes Menschen. Dessen Aufgabe besteht darin, diesen göttlichen Teil in sich zu erkennen und zu leben. Vor allem die Liebe, denn die Liebe lässt das Ego verschwinden und die Menschen über ihre Grenzen hinauswachsen. Ich bin das Äußere und das Innere. Das Erste und der Letzte bin ich. Ich bin sein Ebenbild und mein Ebenbild liegt in seinem Wesen. Ich bin der Erhabene. Nach der alevitischen Mythologie ist alles durch Licht entstanden. Also der Kosmos, Universum, die Natur, die Welt, Menschen, alle Lebewesen entstanden. Insofern kann man quasi die alevitische Entstehungsmythologie sehr gut auch mit der heutigen Wissenschaft vereinbaren. Und viele deuten das so, dass wir quasi auch an den Urknall glauben sozusagen. Aleviten stammen aus dem Gebiet der heutigen Türkei und aus Mesopotamien. Unter den Osmanen wurden sie als Heretiker, also als Abweichler vom angeblich richtigen Glauben, verfolgt. Auch heute sind sie in der Türkei nicht gerade wohl gelitten, obwohl sie nach den Sunniten die zweitgrößte Religionsgruppe darstellen. Deshalb verbergen sie dort häufig ihren Glauben. In der Bundesrepublik gibt es geschätzt 500 bis 800.000 Aleviten. Hier ist die Religionsgemeinschaft offiziell anerkannt. Es ist schwierig zu sagen, was ist der Ursprung der alevitischen Religion oder des Alevitentums, weil es eigentlich keinen eindeutigen Ursprung gibt. Es gibt keinen Religionsstifter oder Religionsgründer. Martin Sökefeld, Ethnologe an der Universität München. Das Alevitentum speist sich aus verschiedenen Traditionen oder aus verschiedenen Quellen und macht damit auch Anleihe bei verschiedenen anderen Traditionen und ja auch durchaus verschiedenen Religionen. Ein ganz wichtiger Bezugspunkt ist der schiitische Islam, wobei man jetzt nicht sagen kann, dass das Alevitentum aus der Schia entstanden ist. Aber genauso wie Schiiten beziehen sich Aleviten auf die Imame, vor allen Dingen auf den Imam Ali, als den Cousin und Schwiegersohn des Propheten und als ihrer Meinung nach eben rechtmäßigen ersten Nachfolger des Propheten. Um die Nachfolge des Propheten Mohammed gab es heftige Kämpfe, die Ali, der Schwiegersohn Mohammeds, nicht für sich entscheiden konnte. Einer der Schwiegerväter Mohammeds machte das Rennen. Bereits damals spalteten sich die Muslime auf in Sunniten und Schiiten. Letztere erkoren den unterlegenen Ali als Nachfolger des Propheten. Im religiösen Wirrwarr dieser Zeiten entstanden weitere Glaubensgruppen, unter anderem eben die Aleviten, die Ali und weitere 12 Imame verehren, die in einer Linie mit Ali verbunden sind. Auch da kann man eben keinen Anfangspunkt setzen, sondern es gibt verschiedene mystische Traditionen, aus denen sich das heutige Alevitentum vielleicht als so eine Art Amalgam speist. Da werden verschiedene Heilige immer genannt, so ab dem 13. Jahrhundert, die aus dem Osten kommend sich in Anatolien niedergelassen haben, in verschiedenen Wellen. Verschiedene Aufstandsbewegungen gegen die jeweils herrschenden Mächte spielen da eine wichtige Rolle. Man kann später durchaus auch Anleihen beim Christentum sehen, beim Schamanismus oder bei schamanistischen Strömungen, die ins Alevitentum assimiliert wurden. Also da gibt es ganz verschiedene Quellen, die dann eben zu etwas eigenständigem Neuen geführt haben. Einflüsse also von verschiedenen Religionen und Weltanschauungen. Manche existierten schon lange vor Mohammed. Auffallend ist, bei den Aleviten steht nicht die Anbetung und Verherrlichung eines Gottes oder von Heiligen im Mittelpunkt, sondern der Mensch. Gott ist nicht so ganz einfach, ganz, ganz klar von Menschen unterschieden, sondern spiegelt sich eigentlich im Menschen. Und das sieht man zum Beispiel im alevitischen Ritual, das eben nicht wie das muslimische Ritual nach Mekka ausgerichtet ist, auf die Kaaba als ein Heiligtum, sondern die Menschen sitzen im Kreis und schauen im Idealfall einander an. Es gibt auch so einen alevitischen Spruch, der sagt, die Kaaba des Alevitentums ist der Mensch. Wenn du Gott, den Wahren, suchst, such im Herzen ihn. Nicht in Jerusalem, eher in Mekka nicht. Ein Grundsatz im Alevitentum heißt, suche Gott nicht in der Fremde, Gott ist in dir selbst, wenn du denn reinen Herzens bist. Es heißt, wenn man mit Liebe sich vereinen kann, dann ist man auch vereint mit Gott. Rohan Karakul ist Rechtsanwältin, sie ist in Deutschland geboren. Ich habe erst mit 11 erfahren, dass ich Alevitin bin. Also es war so, um halt vielleicht meine persönliche Geschichte zu erzählen. 1993 sind meine Eltern und ich auf eine Veranstaltung gegangen. Da hingen Poster von einem Hotel, was gebrannt hatte, und Bilder von Menschen, die verstorben sein sollen. Und mit 11 habe ich dann das erste Mal erfahren, dass es in Sivas ein Massaker gab. Es war ein Kulturfestival, anlässlich dessen viele Künstlerinnen und Künstler und Intellektuelle in die Stadt Sivas gefahren sind, was aber den fundamentalistischen Kräften dort nicht gefallen hat, sodass man dann mehr oder weniger eine Hetzkampagne organisiert hat, zumal auch einen Tag vorher Aziz Nesin die Übersetzung von Salman Rushdies Buch vorgestellt hatte, und das hat man als Affront empfunden, hat sich vor diesem Hotel versammelt, also 20.000 Menschen sind nach dem Freitagsgebet Richtung Hotel gezogen, haben es in Brand gesteckt. In der türkischen Stadt Sivas starben damals 37 Menschen, die Mehrzahl Aleviten. Das war der Zeitpunkt, an dem die Aleviten auch in Deutschland gesagt haben, so, jetzt müssen wir aber rauskommen aus der Defensive, wir müssen uns organisieren. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann auch erfahren, dass ich Alevitin bin, und wir sind dann auch Mitglied geworden in unserer Ortsgemeinde, und so habe ich von meinem Hintergrund erfahren. Alevitische Gemeinden schlossen sich zu Verbänden zusammen. Sie gingen mit ihren Anliegen an die Öffentlichkeit und nahmen an der Islamkonferenz teil. Sie feierten ihr wichtigstes Ritual, die sogenannten Djem-Feiern, auch in Deutschland. Die Feiern finden unregelmäßig statt, mal in eigens dafür vorgesehenen Häusern, mal in privaten Räumlichkeiten. Männer und Frauen feiern gemeinsam. Der erste Schritt ist die Versöhnung aller Teilnehmer. Das war ursprünglich in Anatolien eben ein Ritual, das innerhalb einer alevitischen Dorfgemeinschaft stattgefunden hat, wo sich die Menschen tatsächlich alle kannten, wo sie das Jahr über zusammenlebten und natürlich alle möglichen Konflikte haben konnten. Und dann kam vielleicht einmal im Jahr, vielleicht zweimal im Jahr der Dede als alevitischer Geistlicher vorbei und hat eben dieses Ritual geleitet. Und das war dann tatsächlich eine Gelegenheit, um eben Konflikte in der Gemeinde zu lösen, Versöhnung herbeizuführen. Und wenn das nicht möglich war, dann mussten tatsächlich die beiden Streitparteien den Djem verlassen, also das Ritual verlassen. Djem heißt auch einfach Versammlung oder Gemeinschaft. Wenn zwei Personen miteinander zerstritten sind und miteinander nicht reden, müssen sie das vorher klären, bevor sie an der Zeremonie teilnehmen dürfen. Und die müssen entweder das Problem vor der Gemeinde öffentlich machen und sagen, warum sie im Clinch liegen, und möglichst sich gegenseitig verzeihen. Dann können sie wieder Platz nehmen und an der Zeremonie teilhaben. Oder wenn einer der Beteiligten nicht bereit ist, dann in diesem Fall müssen auch beide den Raum verlassen. Ein zweiter Schritt ist die Vertiefung von Glaubensinhalten. Im Djem-Ritual spielen Musik und Tanz eine große Rolle. Das Instrument Saz oder Balama, eine Langhalslaute, gehört zur alevitischen Kultur wie die Orgel zum europäischen Christentum. Jahrhundertelang wurden die alevitischen Traditionen mündlich weitergegeben. Zum Beispiel sagen die Aleviten auch, die haben einen Koran mit Saiten, also die Laute Balama oder Saz. Das ist eigentlich der Koran, über den wir sozusagen die Lehre, die spirituelle Lehre mitgeteilt bekommen, eben als Gesang. Die alevitischen Gottesdienste sind begleitet von Musik, also von Klageliedern zumeist. Und es finden auch die ritualen Tänze, Semach, statt, bei dem Mann und Frau zusammen sich hinstellen und mit dem Tanz mehr oder weniger den Flug der Kraniche nachempfinden. Manche tanzen mit seitlich ausgestreckten Armen, als hätten sie Flügel, als würden sie im sanften Wind hin und her getragen. Andere drehen sich um sich selbst mit ausgebreiteten Armen, ein Anklang an das Drehen der Derwische im Sufismus. Ich bin der Spiegel des Universums, denn ich bin ein Mensch. Ich bin der Ozean der Wahrheit, denn ich bin ein Mensch. Ich könnte die Tora schreiben, die Bibel könnte ich in Verse fassen. Den verborgenen Gehalt des Korans erfühle ich, denn ich bin ein Mensch. Ich bin ein Instrument, durch dessen Klang Gottes Liebe erfahrbar wird. Denn ich bin ein Mensch. Es gibt am Ende des Djem das gemeinsame Mahl, Lokma, zu dem idealerweise jeder etwas mitbringt, das dann eben in der Gemeinde geteilt wird. Und wo sehr auch darauf geachtet wird, dass tatsächlich jeder gleich viel von dem, was man zuvor gesammelt hat, bekommt. Also auch da eben nochmal so eine Betonung der sozialen Gleichheit im Ritual. Den sunnitischen Muslimen waren die Djem-Rituale, bei denen die Teilnehmer sich nicht vor Gott auf die Knie werfen und Frauen ohne Kopftuch gemeinsam mit Männern feiern, stets ein Dorn im Auge. Es gab in Anatolien mehrere Verfolgungswellen, wo tatsächlich sehr, sehr viele Aleviten massakriert worden sind, so im Laufe der Jahrhunderte. Und deswegen war das Djem-Ritual tatsächlich ein Ritual, das in der geschlossenen Gemeinschaft durchgeführt wurde, wo ein rituelles Amt im Rahmen des Djem zum Beispiel auch der Wächter ist, der an der Tür steht und darauf aufpasst, dass eben tatsächlich niemand Fremdes reinkommt. Und das führt dann dazu, dass sich so alle möglichen Vorstellungen vielleicht entwickeln, was denn in diesem geschlossenen Raum alles passieren kann. Also Männer und Frauen gehen zusammen rein, dann hört man vielleicht irgendwie, ja, manchmal wird da sogar Alkohol getrunken, das ist ja ganz furchtbar. Man kann aber nur sagen, das entbehrt jeder Grundlage. In Deutschland können Aleviten ihren Glauben frei leben. Es gibt in einigen Städten sogar alevitischen Religionsunterricht für Kinder. Die Lehrerausbildung findet an der Pädagogischen Hochschule Weingarten statt. Traditionelle Rituale werden an hiesige Umstände angepasst. Das Leben in deutschen Städten ist anonymer als in anatolischen Dörfern. Man hat im Alltag wenig Kontakt, auch die Reibungspunkte und Konflikte fehlen oft. Trotzdem wird das Versöhnungsritual gefeiert, zumindest als symbolische Geste, so wie der Friedensgruß in christlichen Kirchen, wo die Gläubigen einander die Hand reichen. Auch Symbole haben eine Wirkung. Die alevitischen Geistlichen stammen aus Priesterfamilien, in denen das Wissen seit Generationen weitergegeben wird. Aber sie sind Laien. Männliche Geistliche werden Dede genannt, weibliche Anna. Dedes durften sich zum Beispiel nie scheiden lassen, mussten eben tatsächlich immer vorbildlich leben. Und auch das ist natürlich heute nicht mehr so richtig zu kontrollieren und einzuhalten. Und heute hat ein Dede nicht unbedingt zu seiner alevitischen Gemeinde, zum Beispiel in Deutschland, tatsächlich so ein traditionelles und auch erbliches Verhältnis. Also da werden heute dann eben ganz viele verschiedene Dedes gefragt, auch je nachdem, wer hat jetzt gerade Zeit. Und niemand ist so tatsächlich für eine bestimmte Gemeinde zuständig. Und damit kennt dieser Dede natürlich auch die Gemeinde nicht wirklich oder vielleicht nur einzelne Gemeindemitglieder, die ihn dann eben gerade zu diesem Djem einladen. Und damit ist natürlich so diese ganz enge Funktion der sozialen Begleitung oder des sozialen Vorbilds auch nicht mehr so gegeben. Obwohl Frauen und Männer bei den Aleviten eigentlich als gleichberechtigt gelten, dominieren die Männer. Patriarchale Strukturen sitzen tief. In Deutschland werden sie aber eher hinterfragt als in der Türkei. Im Jahr 2016 organisierte der Bundesfrauenvorstand der alevitischen Gemeinde gezielt eine Djem-Zeremonie, die von einer Anna geleitet wurde. Die Aufgaben, die mit dieser Zeremonie zusammenhängen, also sprich die Musik, Erwecken des Lichtes, alle Aufgaben wurden von Frauen geführt. Also einige der alevitischen Männer haben das natürlich als Affront aufgefasst und haben dann gesagt, das geht nicht, so kann man das nicht machen. Aber es war dann tatsächlich schön zu sehen, was von dieser Veranstaltung für Impulse ausgegangen sind und dass man auch tatsächlich daran interessiert ist, das, was in der Theorie so schön steht, auch zur Realität werden zu lassen. Wenn die äußeren Umstände nicht so sind, dass den Menschen und der Umwelt mit Liebe begegnet wird, fühlen sich Aleviten manchmal aufgerufen, diese Umstände zu ändern. Eine Konsequenz ist, Ob das Alevitentum eine Religion ist, ist durchaus auch unter Aleviten sehr stark umstritten, weil es so eine Art, ich sag mal, antireligiöse Wende gab in den 70er oder in den frühen 70er Jahren in der Türkei, die sich in Deutschland auch durchaus unter den Migranten fortgesetzt hat, weil es dort eben eine starke linke Bewegung gab, die sehr stark religionskritisch war, Religion eigentlich abgelehnt hat und aus dem Alevitentum eher so etwas wie eine kulturelle oder vielleicht sogar zum Teil politische Bewegung gemacht hat, die zum Beispiel eben religiöse Elemente übernommen hat, aber eigentlich politisch umgedeutet hat. Da wurde dann der wichtige Heilige oder Dichter des Alevitentums, Pir Sultan Abdal, eher als Revolutionsführer verehrt. Pir Sultan Abdal wirkte in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Er schrieb Gedichte über die Liebe zu Gott, zur Natur und zu den Mitmenschen. Seine Zeilen sollen Aufstände gegen die Osmanen ausgelöst haben. Nur solche Freunde sollen mitkommen, die keine weltlichen Güter verehren, die Gott ihre Liebe zeigen, die dem eigenen Ego die Stirn bieten und den eigenen Teufel töten können. Der eigene Teufel ist die Selbstbezogenheit, die den anderen aus dem Blick verliert. Der Weg der Aleviten erfordert einen Reifungsprozess. Für mich persönlich ist natürlich das Alevitentum eine Religionsgemeinschaft. Also die Rituale oder die Glaubenspraxis und auch die Elemente sprechen für mich eher dafür, dass es eine Religion ist. Aber wenn jemand sagt, ich finde die moralischen Botschaften des Alevitentums gut und sehe es daher eher als Wertesystem an, dann finde ich, dass man diese Meinung auch so akzeptieren kann. Wir lieben das Geschaffene. Ja, um des Schöpfers willen. Die Liebe gilt als Schlüssel des Wegs zur Vervollkommnung. Sie ist das Göttliche in jedem Menschen, die Liebe in sich zu erwecken, die Aufgabe jedes Aleviten. Als Hilfestellung gibt es ein Regelwerk, das aus 4 Toren und 40 Regeln besteht, Anleitungen für den Prozess der Reifung. Die 4 Tore, Ordnung, mystischer Weg, Erkenntnis, Wahrheit, sind Oberbegriffe für jeweils 10 Regeln. Ein auf das Zusammenleben gerichtetes Gebot heißt in Kurzform: Hüte deine Zunge, deine Hände, deine Lenden. Dieser Spruch wird auch Hadji Bektaschwili zugesprochen, der so im 13. Jahrhundert gelebt hat und damit eben genau das versucht auszudrücken. Also wir als Menschen müssen eben unsere Sprache, unser Handeln, unsere Sexualität kontrollieren, um damit dann eben ein gutes Zusammenleben untereinander möglich zu machen. Und das ist eigentlich der Sinn von Religion, dass die Menschen gut miteinander auskommen, gut miteinander leben und auch gut mit der Schöpfung umgehen. Hüte deine Zunge, damit soll man natürlich aufpassen, keine anderen Menschen beleidigen, diffamieren, was unterstellen. Deswegen hüte deine Zunge, überlege sehr gut, bevor du was sagst. Dann hüte deine Hände, damit bedeutet man, man darf nicht Gewalt ausüben und auch nicht Raub und Diebstahl. Das ist damit gemeint. Und hüte deine Lenden. Damit ist dann ein Sexualmoral, sodass man halt nicht die Frau eines anderen begehren soll oder keiner Person sexuelle Gewalt antun soll. Das ist so die Moralethik, woran sich die Aleviten halten sollen. Ausbeutung und Unrecht sind zu vermeiden. Anderen Menschen soll man fürsorglich begegnen. Und zur spirituellen Entfaltung wird ein mystischer Weg empfohlen, indem man sich einen geistlichen Lehrer sucht, auf äußeres Ansehen verzichtet, sein Ego bremst und sich mehr auf die Gemeinschaft bezieht. Aleviten gehen eigentlich generell davon aus, dass sie bei der zweiten Stufe der Tariqat angekommen sind, bei dem mystischen Weg und eben, dass für sie nicht mehr so dieses streng regelgeleitete Leben oder die regelgeleitete Religion, wie eben im sunnitischen oder schiitischen Islam, so eine zentrale Rolle spielt, sondern eher ein mystischeres Verständnis von Religion oder vom Leben eine Rolle spielt, wo es eher auf innere Einstellungen und auf innere Werte ankommt, also auf ein strenges Befolgen äußerer Regeln. Dadurch unterscheiden sich Aleviten auch von den beiden großen muslimischen Religionen, den Sunniten und den Schiiten. Aus meiner persönlichen Perspektive gehört das Alevitentum nicht zum Islam, also ist für mich eine eigenständige Religionsgemeinschaft. Natürlich, viele sagen, ja, aber wir leiten uns doch auch namentlich von Ali ab. Wir sind der moderne Islam, der liberale Islam. Und leider wird das ja auch in der Presse häufig so kommuniziert, ohne dass überhaupt so diese Besonderheiten des Alevitentums zur Sprache gebracht werden, sodass tatsächlich auch in der Mehrheitsgesellschaft die Ansicht besteht, das sind die modernen Muslime. Heute sterbe ich und morgen komme ich zurück. Entweder als Seele einer Gazelle oder einer Blume. Umgewandelt komme ich in einer anderen Zeit wieder. Das ist eine Regel meines Schöpfergottes. Ich bin mit ihm auch nach 1000 Jahren. Für alle Lebewesen gilt diese Regel. Ich gehe in die Zukunft und komme aus der Vergangenheit. Wir sagen, dass der Körper zwar stirbt, aber die Seele weiterlebt. Dass mit dem Tod nicht das Ende ist, sondern quasi eine neue Phase beginnt. Für Ali Ertan Topçak geht es nicht darum, ein Jenseits zu erreichen, sondern das Diesseits zu verändern. Das größte Gebet im Alevitentum ist Nächstenliebe. Und jeder ist angehalten, von klein auf mit Toleranz und Liebe sein Leben zu gestalten. Wir haben einen Verstand, mit dem wir denken sollen, und ein Herzen, mit dem wir lieben sollen. Und deswegen hat der Mensch es selbst in der Hand, sowohl Himmel als auch Hölle auf Erden zu erschaffen. Hölle ist, wenn die Menschheit die Natur zerstört, Kriege führt, andere Völker ausradiert. Aber der Mensch hat es auch in der Hand, indem er die Natur achtet, auch Frieden schafft unter den Menschen, die Welt in einen Himmel zu verwandeln. Das ist ein Ideal, das erreicht werden soll. Und gerade weil das nicht erreicht ist, ist es wichtig, das Ideal aufrechtzuerhalten. Das war eine weitere Episode des Radio-Wissen-Podcasts, dieses Mal aus der Religion. Mechthild Müser berichtete über die Welt der Aleviten. Regie führte Irene Schuck, in der Technik war Helge Schwarz. Es sprachen Beate Himmelstoß und Andreas Neumann. Redaktion Bernhard Kastner.